Deine Bitch mit Klatsch, Klatsch, Big Sticks. Die schickt dir ein Witch nicht nach Röschenmeiling, ist mir Latte oder in den Kindergarten. Nicht nach Papagei, weil ich dort kleine Kinder schlage. Ich nehm dein Angebot an, sag dir, wo ich wohn. Susannenstraße, Hollertschast, du kleiner Hundesohn. Was gut Pickel im Gesicht, du Pickel in der Hose. Machst auf Party im Internet, doch dann Pickels in die Hose. Ich hab Säcke und nen Kasten Bier, du ein kleines Spatzenhirn. Willst du ein Trikot von Säcke, kommst du doch auf allen Vieren. Rhymes wie ein Kind oder wie ein Rapper-Zubi. Doch mit deinem blotten Hand bist du für ein Rapper-Zubi. Du heißt Schrott, S-C-H-R-O, doch T. Frauen nicken sich vor dir, als ob sie in Kotze stehen. Brichst mir die Beine, komm, ich lieber rhyme. Mit du Youngs an der Dogs mach ich wieder Schein. Du bist King in Cushing, meinen glaubst, dass ich keiner halten kann. Mit Säcke und du Youngs legst du dich mit den falschen an. Mehr Hühner bloß wie Kentucky Fried Chicken. Wie dein Chihuahua-Hund werd ich dir ans Bein pinkeln. Ist ganz hart, aber nicht ganz lang. Mich disst nach A, ich werde Kanzler, Güter Schanzer. Bring den Pass an, deine Dörfer Bastard, das ist eines Wasser. Mich dissen ist wie Nahkampf, du dissen, ich krieg Lachkraft. Wie Klitschko gegen Papa Schlumpf, ist es hier kein Machtkampf. Ich unbeliebt viele Polytester. Ich schreib's die ganze Zeit durchgesetzt, wenn in der Arsch eine Dose stecken. Dir gefällt, du kriegst Hodenkrämpfe. Von Fans verfolgt, du bist ein Hund wie Lesion Boy. In Ingolstadt kennt mich jeder wie den Kennedy-Mord. Christian, du bist hart, wenn du rappst, verstellst deine Stimme. Deine Mutter fragt jeden Tag, wo war damals meine Pille? Deine Freundin sagt zu mir, du spielst gerne Booster, ne? Spielst für sie mit Lack und Stiefel, denn du bist der schwuler Held. Alter, deine Freundin seh ich jetzt um 6 im Park. Hab ich 6 im Park, ficken sie zu 6 in Arsch. Du bist weit wie ne Mandarine, ich rap wie ne Kampfmaschine. Ich spiel mit Waffen und Kugeln, du gerne mit der Waschmaschine. Ich hab dein Video gesehen, ich hab den Diss-Track gehört und ich musste lachen. Sag mal, Alter, bist du gestört? Zuerst willst du ein Feature und dann willst du uns dissen. Doch du solltest wissen, jeder deiner Hits klingt beschissen. Unser Shit ist Dope Ficker, komm und riech die Grasfahne. Dein Shit ist Schrottficker, geh nur wie dein Nachname. Sander 99 macht dein Track und keiner freut sich. Kleiner Depp, du wirst gekreuzigt, denn dein Rap ist einfach scheußlich. Wenn ich dich erwisch, pack ich dein Kopf und schlag dein Loch hinein. Du siehst aus, als könntest du der Sohn von Holly Pocher sein. Und hier kriegst du noch ne Line, pack schon mal die Koffer ein. Ich komme in dein Eigenheim und hol dich jetzt auf von Time. Kofferraum abgesperrt, du bist ein Hollertrust gezerrt. Rausgeholt, abgezogen und keiner hat was gemerkt. Stehst du da, kommst nicht klar und hoffst, dass das Ende war. Ich lege dir die Worte nach, beim nächsten Mal mach ich das wahr.